So, nun sag uns aber bitte auch noch, wie du heißt. Denn das kannst du doch sicher auch schon, ne? Gewiss kann ich Ihnen das sagen. Ich bin das neue Jahr. Mein Name ist 1946. Meine Mutter war das vorige Jahr. Sie ging, als ich kam. Wie ich einmal gehen werden muss, wenn mein Kind das Licht des Kalendariums erblicken wird. Nun sage uns, du Kind der tausend Rätsel, du schicksalbringendes Weltenwesen, was wirst du uns bringen? Ich werde euch 365 Tage bringen, davon nicht ein einziger sein wird wie der vorhergehende. Da hast du viel vor, liebes Jahr, aber werden es auch recht gute Tage sein? Wie könnten wir das heute schon wissen? Die guten Tage werden sich zeigen, wenn sie vorüber sind. Ihr müsst es hoffen und einander wünschen. Da hast du recht. Aber bitte, liebes Jahr, sag uns nur noch eines. Werden wir wohl dein ganzes zukünftiges Leben hindurch nur Steckrüben essen müssen? Oder wirst du, kleines 1946, uns etwas noch Schöneres zu bescheren haben? Das will ich euch gern sagen. Wenn ihr alle Menschen recht fleißig sein werdet und viel schafft, werdet ihr im Sommer schon viel besser leben können als in dem meiner vergangenen Mutter. Und wenn ich dann alt geworden bin, werdet ihr auch dann etwas anderes als nur Steckrüben über euren Brennhexen zu kochen haben. Es liegt aber ganz an euch Menschen. Ich danke dir, liebes kleines 1946. Werde ein schönes, stattliches Jahr den Menschen zur Freude und dir zur Ehre. Und ich, das neue Jahr, wünsche euch allen, die ihr hier mich heute beginnt, dass ihr recht zufrieden mit mir seid und die Sünden meiner Vormütter an mir verzeihen könnt. Inzwischen ist aus dem eben erst Neugeborenen ein stattlicher Anfang von 19 Stunden geworden und schreitet rüstig in seinem Kalenderleben vorwärts. Wir wollen seinem Wege mit Hoffnung und Mut folgen und wünschen, dass es sein ganzes Leben hindurch die Kraft behalte, bergauf zu wandern. Und wir mit ihm.